patience in the imagery. Hast du Kummer, schenk ich dir Leute im Leben. Ich bin ein Schemann, lass ich im Sinn im Himmel schweben. Hast du Kummer, schenk ich dir 19 im Leben. Ich nehm die Depression, bin die Hoffnung in der Not, bin dein einziger Freund auf dem sinkenden Boot. Verkaufst deinen Charakter für meinen weißen Traum. Schenk mir deine Seele, denn mir wirst du vertrauen. Ich bin ein Schemann, lass dich im siebten Himmel schweben. Hast du Kummer, schenk ich dir 19 im Leben. Ich bin ein Schemann, lass dich im siebten Himmel schweben. Kummer, schenk ich dir 19 im Leben. Ich bin ein Schneemann, lass dich im Sieg dem Himmel spielen. Hast du Kummer, schenk ich dir 19 im Leben. Ich bin ein Schemann, lass dich im Sinn der Bibel schweben.